Good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. This is the fourth day that we are talking about verse 1. Das ist der vierte Tag, an dem wir über Vers 1 sprechen. It's because it's talking about that incredible deep love of the Father. Das liegt daran, dass es um die unfassbare tiefe Liebe des Vaters geht. My dear friend, I was somebody who did not believe that God loves me. Mein lieber Freund, ich gehörte zu denen, die nicht glaubten, dass Gott mich liebt. At least I didn't believe that he loves me unconditionally. Zumindest glaubte ich nicht, dass er mich bedingungslos liebt. I believed that if I was a good boy, that he likes me a little bit better, but if I wasn't a good boy, he doesn't like me too much. Ich glaubte, dass er mich ein bisschen mehr mögen würde, wenn ich ein guter Junge wäre. Wenn ich aber kein guter Junge wäre, würde er mich nicht allzu sehr mögen. And I had to make the journey in my heart. Ich musste die Reise in meinem Herzen machen. I had to spend time just looking at his deep love for me. Ich musste Zeit damit verbringen, mir seine tiefe Liebe zu mir einfach anzuschauen. And the more your heart is convinced of his deep love for you, je mehr dein Herz von seiner tiefen Liebe zu dir überzeugt ist, the less worries you have about anything in life. Desto weniger Sorgen machst du dir über irgendetwas im Leben. All right, let's continue. Machen wir weiter. The reason the world doesn't recognize who we are is that they didn't recognize him. Der Grund, warum die Welt nicht erkennt, wer wir sind, ist, dass sie ihn nicht erkannt hat. I wonder again if John keeps thinking and reminding himself of the words of Jesus. Ich frage mich erneut, ob Johannes immer wieder über die Worte Jesu nachdachte und sich daran erinnerte. Remember, it was John who said. Erinnere dich daran, es ist Johannes, der sagt. He came to his own and his own did not receive him. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Remember, it was Jesus who said. Erinnere dich daran, dass es Jesus ist, der sagt. If they have rejected me, they're going to reject you. Wenn sie mich abgelehnt haben, werden sie auch euch ablehnen. If they've persecuted me, they're going to persecute you too. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. You see, the world as a system of this world, they did not recognize Jesus. Die Welt, das System dieser Welt, hat Jesus nicht erkannt. The religious world did not recognize Jesus either. Auch die religiöse Welt hat Jesus nicht anerkannt. The Pharisees, they saw him every day. They didn't recognize him either. Die Pharisäer sahen ihn jeden Tag, aber auch sie erkannten ihn nicht. Paul says this. Paulus sagt, the natural man cannot perceive anything of the things of the Spirit of God. Der natürliche Mensch kann nichts von den Dingen des Geistes Gottes wahrnehmen. So in other words, John is encouraging the Christians. Mit anderen Worten ermutigt Johannes die Christen. Don't worry if the world rejects you, if they don't accept you or don't recognize you for who you are. Macht euch keine Sorgen, wenn die Welt euch ablehnt, wenn sie euch nicht akzeptiert oder euch nicht als das erkennt, was ihr seid. They did neither recognize or accept your beloved Jesus either. Sie haben auch unseren geliebten Jesus weder erkannt noch akzeptiert. We should not even worry what the world thinks about us. Wir sollten uns nicht einmal darum Gedanken machen, was die Welt über uns denkt. There are a lot of people who struggle terribly with fear of man. Es gibt viele Menschen, die schrecklich mit Menschenfurcht zu kämpfen haben. There are so many things that these people never do because they're afraid of the people's opinion. Es gibt so viele Dinge, die diese Menschen nie tun, weil sie Angst vor der Meinung der Menschen haben. I believe that the reason why this is because our hearts are not full of the love of the Father. Ich glaube, dass der Grund dafür darin liegt, dass ihr Herz nicht von der Liebe des Vaters erfüllt ist. Think with me, my dear friend. Denk mal darüber nach, mein lieber Freund. If your heart is 100% convinced, wenn dein Herz zu 100% davon überzeugt ist, because you keep beholding, looking at, staring his marvelous love for you, weil du seine wunderbare Liebe für dich immer wieder betrachtest, anschaust und bewunderst, now your heart is so sure that the creator of heaven and earth loves you more than anybody else in the world, dann ist dein Herz so sicher, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde dich mehr liebt als jeden anderen auf der Welt. Do you really think you would still care what other people think about you? Denkst du wirklich, dass es dich noch interessiert, was andere Leute über dich denken? You wouldn't worry if people love you or not love you. Du machst dir keine Sorgen darüber, ob die Leute dich lieben oder nicht. Because you are so sure that the Father loves you and he will always love you. Weil du dir so sicher bist, dass der Vater dich liebt und immer lieben wird. This is a really sad vicious cycle. Es ist ein wirklich trauriger Teufelskreis. People who don't come to the place to be sure of the Father's love for them. Menschen, die nicht zu dem Punkt kommen, an dem sie sich der Liebe des Vaters zu ihnen sicher sind. They will do so many things to get that love from other people. Werden so viele Dinge tun, um diese Liebe von anderen Menschen zu bekommen. And it's going to become a vicious cycle because the more they get love from other people, the less they will actually feel love. Es wird zu einem Teufelskreis, denn je mehr Liebe sie von anderen Menschen bekommen, desto weniger fühlen sie sich tatsächlich geliebt. Because they are turning to a fountain that's an empty fountain. Weil sie sich an eine leere Quelle wenden. Only the Father's love filling your heart can resolve the problem. Nur die Liebe des Vaters, die dein Herz erfüllt, kann das Problem lösen. So many Christians live like they are spiritual orphans. So viele Christen leben, als seien sie geistliche Waisen. How can we? Look what John says so clearly. Wie können sie das? Schau dir an, was Johannes so deutlich sagt. He has called us and made us his own beloved children. How can you feel like an orphan? Er hat uns berufen und zu seinen eigenen geliebten Kindern gemacht. Wie kann man sich da wie ein Waisenkind fühlen? We need to become so secure in the Father's love for us. Wir müssen uns der Liebe des Vaters zu uns so sicher sein. That whether the world likes what we do or likes what we say or doesn't like it, it doesn't make any difference to us. Dass es für uns keinen Unterschied macht, ob die Welt mag, was wir tun oder sagen oder nicht. Now I'm saying that as somebody who had to learn this because I was terrible in this area. Ich sage das als jemand, der es erst lernen musste, weil ich in diesem Bereich furchtbar schlecht war. I was a permanent man pleaser only because my heart was not convinced that the Father loves me. Ich war ständig darauf aus, es allen Menschen recht zu machen, nur weil mein Herz nicht davon überzeugt war, dass der Vater mich liebt. This was a very, very stressful life. Das war ein sehr, sehr stressiges Leben. Today I'm not a man pleaser, but I'm a man lover. Heute bin ich kein Mensch mehr, der es allen recht machen will, sondern ich bin ein Menschenfreund. I can love people because the Father's love is in my heart. Ich kann Menschen lieben, weil die Liebe des Vaters in meinem Herzen ist. If you're a man pleaser, wenn du ein Mensch bist, der es allen recht machen will, you can't simply tell yourself, I need to stop to please men. Kannst du dir nicht einfach sagen, ich muss aufhören, es allen recht machen zu wollen. Because it's not a matter of the power of your will, it's an issue of the heart. Denn das ist keine Frage deiner Willenskraft, sondern eine Frage des Herzens. You need to resolve this at a heart level. Du musst das auf der Herzensebene lösen. And you resolve this by being totally full of the love of the Father for you in your own heart. Und das gelingt, indem du in deinem Herzen ganz von der Liebe des Vaters zu dir erfüllt bist. Then you don't worry anymore if the world recognizes you, if the people recognizes you, it just doesn't bother you anymore. Dann machst du dir keine Gedanken mehr, ob die Welt dich anerkennt oder ob die Menschen dich anerkennen. Es kümmert dich einfach nicht mehr. The Father loves you and that's enough. Der Vater liebt dich und das genügt. See you tomorrow. Bis morgen.